Füße können natürlich noch viel mehr, zum Beispiel, was war das noch? Kann ich jetzt mal bitte die Füße haben? Und was Füße noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Ihr werdet sehen. Also das Allerschönste, was Füße tun können, ist tanzen. Liebe Brüder und Schwestern, Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 23. Februar. Faszinierend. sie drang in dein Inneres. Und ganz plötzlich hast du Leben. Leben bedeutet mehr als nur Existenz. Du lebst. Freund, vielleicht bist du in Las Vegas, aber willst du eine echte, lebensveränderte Sensation erleben, dann lass die Kinderspiele reihen und übergebe dein Leben Jesus. Dann